Wo ist Jona? Der Bote Gottes, der aus Israel gekommen ist, der ist aus der Stadt gegangen. Wir haben Gott gedankt, aber den Mann aus Israel hat niemand bei unserem Dankesfest gesehen. Zuerst meinten wir, er sei wieder in seine Heimat. Dann aber hieß es, er sei draußen vor der Stadt. Er habe sich eine Hütte gebaut, hieß es, und sitze da und schaue ständig auf die Stadt her. Ich will einmal hinausgehen zu ihm. Ich möchte doch wissen, was er dort will. Ich will sehen, wie das Gericht hereinbricht. Denn sie werden ihr gottgefälliges Leben nicht lange aushalten, die Leute von Ninive. Wahrscheinlich hat Gott das Unglück nur eine Zeit lang aufgehalten. Aber die erste Sünde, die in der Stadt geschieht, wird den Untergang auslösen. Gewiss wird sie es. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, Bote Gottes. Wir haben miteinander gesprochen am ersten Tag, als du in unsere Stadt gekommen bist. Ja. Warum bist du nicht bei uns geblieben? Ich wollte allein sein. Warum bist du dann nicht weiter fortgegangen, sondern sitzt da und schaust ständig zur Stadt hinüber? Vielleicht macht es mir Spaß. Es ist gut, dass du Schatten hast. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier jemals ein Bäumchen stand. Jetzt steht es da. Sehr glücklich scheinst du mir nicht zu sein. Was geht dich das an? Ich dachte nur, du würdest dich mit uns freuen, dass wir noch am Leben sind und dass Gott noch einmal Geduld mit uns hat. Das dachtest du. So redest du mit dem Mann aus Ninive, Jona. Du wärst gerechter, wenn dir jetzt nicht ganz andere Gedanken durch den Kopf gingen. Was denkst du, Jona? Wenn ich gesagt hätte, was ich denke, dann hätte ich ihm anders geantwortet. Diesen Mann. Denn ich weiß noch gut, wie er vor der Tür seines Ladens stand. Dick, selbstsicher und zufrieden. Es hat mir Freude gemacht, ihn mit meiner Botschaft zu erschrecken. Wieder einer, dachte ich, der bald Gottes harte Hand fühlen wird. Recht so. Warum bist du nicht bei uns geblieben? Ich konnte ihre vergnügten Gesichter nicht mehr sehen, nachdem ich schon den Schrecken auf ihnen gesehen hatte. Gott ist sich nicht treu geblieben. Und sie sind es nicht wert, die Leute von Ninive, dass er seinen Sinn ändert. Bei mir hat er seinen Sinn nicht geändert. Mich hat er nicht nach Tarsis gehen lassen. Aber ihnen gibt er nach. Nun, er wird sehen, was daraus wird. Dieser Barmen hat mich lächerlich gemacht. Aber ihn selbst auch. Warum sitzt du da und schaust ständig zur Stadt hinüber? Das Unheil kann immer noch kommen. Ich hoffe, dass es noch kommt. Bald. Es ist gut, dass du Schatten hast. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier jemals ein Bäumchen stand. Das Bäumchen. Über Nacht ist es aufgewachsen. Und das ist ein Wunder. Ich nehme es als Zeichen, dass Gott Ninive doch noch richten wird, wie er mich verkünden hieß. Sehr glücklich scheinst du mir nicht zu sein. So einer redet immer nur vom Glück. Ich will Gerechtigkeit. Ich dachte nur, du würdest dich mit uns freuen, dass wir noch am Leben sind. Nein, ich freue mich nicht. Gott macht sich zum Gespött, wenn er nachgibt. Wenn sein Erbarmen den Ausschlag gäbe, wenn seine Liebe entschiede, was würde dann aus seiner Gerechtigkeit? Er muss anders sein. Hart, unnachgiebig, unerbittlich. Da ließ Gott über Nacht den Baum verdorren, in dessen Schatten Jona tags zuvor gesessen hatte. Und die Sonne war heiß und Jona wurde matt. Nun hast du mir auch noch den Baum genommen, den Schatten, das Zeichen. Lass mich sterben. Worüber zürnst du, Jona? Darüber, dass das Bäumchen verdorrt ist? Oder darüber, dass du jetzt keinen Schatten mehr hast? Über beides. Du hast gesagt, du sähest das Bäumchen als Zeichen an für die Gerechtigkeit Gottes. Ja, das habe ich gesagt. Dass es jetzt verdorrt ist, vielleicht ist das das Zeichen, der Fingerzeig Gottes für dich, Jona, der du nur Gerechtigkeit willst, aber keine Liebe. Ich verstehe nichts. Ich sehe nur, dass Gott mir diese letzte kleine Freude auch noch genommen hat. Da sprach Gott: Dich jammert des Bäumchens, an dem du nichts getan hast. Du hast es auch nicht aufgezogen, sondern ich habe es in der Nacht wachsen und in der Nacht wieder verdorren lassen. Und doch tut es dir leid. Und mich sollte nicht jammern, Ninifes. Ich sollte mich nicht erbarmen der Stadt, in der Tausende von Kindern sind, die noch nicht einmal wissen, was links und rechts ist, und so viele Tiere. Sei froh, dass Gott so gütig ist, denn auch du lebst von seiner Güte, wie die ganze Welt. Begreife, dass alle seine Barmherzigkeit brauchen, genauso wie du. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und seine Treue ist groß.